Lieblingssache. Der Mensa-Podcast. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Ja, wir sind da. Das war sämtliche Euphorie, die ich aufbringe. Also das war's. Ja. Bis nächste Woche. Das wird sich, glaube ich, im Laufe des Podcasts der Podcast jetzt steigern. Begann gerade mit Andi, der sagte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber das haben wir ja schon oft. Ja, aber ich habe etwas gesagt. Also jetzt. Stimmt. Mein Soll ist erfüllt. Ja, es ist gut, dass es langsam zum Ende kommt. Du könntest ja auch eine Außenperspektive jetzt eingeben, sozusagen. Vielleicht okay. Wechselst du schon den Status zum Gast. Okay, ja. Dann erzähl ich mal ein bisschen was von mir. Ich nehme das wieder bei. Danke, ja, finde ich auch. Was macht ihr denn so hier in eurem Podcast? Wir hören hauptsächlich auf bald. Ja. Also wir setzen uns zur Ruhe. Ja, wir haben gerade schon die große Finalfolge besprochen. Es kommt natürlich Großes auf euch zu. Ja, da habe ich mindestens 25 Hörer. Mindestens 25 Hörer würden wir uns schon wünschen. Also wenn jeder noch so einen Freund aktivieren könnte. Ist ja auch legal, ja. Das kann man ja auch über Zoom dann so gleichzeitig genau. Hören. Genau, wir haben natürlich die große Abschiedsfolge geplant. Wird so ein bisschen, stellen wir das auch so ein bisschen so Wetten, das mäßig vor, wo immer so One Moment in Time kommt und dann so. Die oder Bilder langsam kommen. Ja. Oder die Challenger, wenn der so Final Countdown immer kommt vor den Top 5. Ja. Und wir sitzen in der Blue Box und tun das so kommentieren noch. Ja. Ah ja, das weiß ich noch. Ja, das war ja ein Ding, du. Das waren die Geißen, ja. Ja, genau. Und die Geißen, die große. Die 10 besten Mensa-Folgen. Und dann sitzt irgendwie Dirk Bach. Nee, Dirk Bach ist tot. Wer saß immer? Nee, Dirk Bach ist noch, der lebt noch. Nee, der ist tot. Aber bei uns im Keller. Oh. Ja. So Mundstuhl. Wie, so wie Elvis und Tupac. Mundstuhl auch. Sitzen dann. Bill & Ceylan. In Bill & Ceylan. Kai Ayana. Die ganzen sitzen, Größen. Sitzen. Ja, nuller Jahre. Sitzen im Blau, Blue Room und kommentieren uns. Genau, sowas haben wir geplant. Mal gucken, ob wir das noch auf die Beine stellen können. Wird uns ja vielleicht auch alles ein bisschen erschwert, oder? So wie alles andere. Es wird uns ein bisschen erschwert. Wir wissen ja auch gar nicht. Gibt es morgen überhaupt die Mensa, ist ein bisschen die Frage. Stimmt, ja. Weil, ja. Du hast so ein bisschen meine Position eingenommen vorhin und warst pessimistisch und hast gesagt, nein. Ich bin pessimistisch, ich glaube nicht. Das liegt am Wetter, glaube ich. Das war doch super Wetter. Liegt an hat schon genieselt, Lockdown-Fall, würde ich sagen. Ja. Ich meine, erst hat uns am Freitag Baden-Württemberg was aufgedrückt und jetzt heute nochmal bundesweit. Ich meine, ja. Ich glaube, es könnte wieder zu einer spontanen Mensa-Schließung morgen kommen. Den Essensplan gibt's, aber ich meine, die Situation hatten wir auch schon mal, dass wir quasi sonntags den Plan besprochen haben und montags war dann dicht. Also schon mal hier der Vorschlag von uns, kocht euch lieber heute Abend mal was vor, friert es ein, damit ihr ja, oder so, bereit ja. seid für morgen. Ja. Ich meine, am Montagmorgen, Start der Woche, ohne Mittagessen dazustehen, das wäre halt fatal. Ja. Ja, so geht's mir, weil ich habe auch nicht eingekauft. Wehe mir. Morgen will man auch echt nicht einkaufen, glaube ich. Drehen alle durch wahrscheinlich. Ja, ja. Also passt auch das Klopapier. Manche kaufen vielleicht Klopapier, weil sie jetzt das wird wieder soweit sein. Essen möchten noch. Ja, so die Harris der Nation kaufen das Klopapier weg. Oder Weizenmehl. Komm, nur 10 Kilo Weizenmehl, weil ich fange jetzt an zu backen. Genau. Ich glaube, die Leute haben das immer noch. Und es gammelt schon, da sind Motten drin, weil die nicht gebacken haben. Ich weiß nicht, wer oder wie diese Rolle zu uns gekommen ist, aber wir haben ja so eine riesen Klopapierrolle, die in den Unis immer in diesen riesen Dingern drin hängt. Wir haben sowas. Ja. Das ist die Backup-Rolle. Ein riesen Teil. Oben im Schränkle. Nein. Doch. Ja, dann habe ich, glaube ich, einen heißen Tipp, wo das wohl herkommt. Ich habe auch einen heißen Tipp. Ich will jetzt nicht droppen, weil das wahrscheinlich irgendwie... Okay, muss halt was dazu, muss ich was piepen. Das vergeht. Aber es ist natürlich geil, das als Backup zu haben, aber es ist auch dieses ganz Madig, wo man durchgucken kann. Also ja, da muss immer so ein Fitzel hängen bleiben und dann sucht man so wochenlang, wo ist der Fitzel. Da muss auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall 10-mal falten, um befriedigende Ergebnisse zu bekommen. So viel dazu. Ich spule nochmal zurück von dem Moment, kommt ja dann auch immer der folgt, also oder geht voraus, dem Moment des Essens. Bevor man elegant. Zur Nutzung des Klopapiers ist ja immer eher so ein ach so, Prozess, der muss vorher durch noch was in passieren. Gang gesetzt wird. Ja. Und dieser Prozess, den würden wir jetzt mal besprechen, oder? Ja, also würde ich auch sagen. Ja, wir ziehen das eisern durch, oder was? Wir besprechen jetzt dieses. Ne, die letzte Woche. Die letzte Woche. Es gibt ja was zu reden hier. Okay. Alles klar, dann lasse ich euch mal reden. Ich gehe so lange aufs Klo, weil ich habe leider nichts zu sagen. Also ich war am Dienstag los. Und am Freitag. Was ist mit dir, Felix? Und ich war am Samstag. Da war gar keine Mensa. Aber ich habe die Mensa für mich nach Hause geholt. Ah, pink. Sozusagen. Das ist Vortagsessen. Gemacht. Nee, das wäre auch gegangen. Nee, ich habe tatsächlich nachgekocht. Oh, was denn? Die Gnocchi mit Pink Sauce. Oh, da hast du mir an die Pink Sauce gewagt. Ja, ich habe mich gewagt, ja. Ich habe gedacht, ich krieg noch rechtzeitig das Rezept zugesendet. Ja, aber das schlecht. Ist leider nicht passiert, deshalb habe ich wieder experimentiert und ja, das Ergebnis war ganz gut. Ich habe sogar Weißwein reingemacht diesmal in die Soße. Oh, lecker. Es war gut, ja. Wie lange hast du das dann gekocht? Das Schüssle? Oder hast du es über die rohen rote Beete? Nee, ich habe es schon ein bisschen angedünstet, aber dann ein bisschen länger noch kochen lassen. Achso, ja, so meine ich. Dann hast du abgelöscht oder was? Und dann püriert. Genau, Bechamelsoße gemacht dann. Bechamelsoße? Ja, mit Weißwein. Und Gemüsebrühe. Und ein bisschen Haferdrink. Ich habe es versucht, vegan zu machen. Und das ist so ganz gut geworden. Geht es eine vegane Bechamelsoße? Das geht, ja. Mit Haferdrink ist so und Wasser. Und da ist ja Butter drin, Omas. Nee, ich nehme dann immer Öl. Margarine kann man auch. Das ist ja. Öl und Mehl. Und dann schön ablöschen, rühren, dass es nicht klumpt. Und dann halt würzen, wie man es möchte. Ja, war ein gutes Ergebnis. War das auch so schaumig, als wir das hier mal gemacht haben? War das so eine wie so ein Pink Schaum? Ja, es war schon ein Pink Schaum, ja. Ich glaube, da war das war wahrscheinlich ein bisschen zu fettig dann. Zu schwer. Kann sein. Ja, bei uns war ja quasi gar kein Fett drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die gemacht haben. Mit so Sojasahne. Ja, der hat ja nicht so viel Fett. Nee, schäumt, aber schon ein bisschen viel Eiweiß, deshalb hat es, glaube ich, geschäumt. Vielleicht. Und diese Drinks, die haben halt nicht so viel Eiweiß, das ist ein bisschen das Problem. Das stimmt, ja. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zitronensaft reingemacht. Da ist auch kein Eiweiß drin. Ja. Das zerstört sogar das Eiweiß, oder? Das weiß ich nicht. Vielleicht zerstört es die Blubrigkeit vom Eiweiß, das kann sein, aber so kenne ich mich nicht aus. Ja, aber es war ein tolles Ergebnis. Ein tolles Ergebnis. Ein tolles Ergebnis war auch das Rindergulasch. Beziehungsweise das Sojagulasch am Dienstag. Hast du Sojagulasch genommen? Ich habe Sojagulasch genommen. Ja, das war wieder mal diese so ein bisschen runden Sojabällchen eher. Echt? Die sich so ein bisschen sehr mit Wasser vollsaugen oder auch mit Soße. Aber ich mag das ganz gerne. Ja. Ist so fast schon squishy. Ja, ist fast schon ein bisschen schwammig, pilzig. Nee, schwierig. Aber ich mag das ganz gerne, diese Konsistenz. Und es saugt halt auch gut die Soße ein, das muss man wirklich sagen. Und waren es auch Fusilli? Es waren Fusilli. Und Prinzessbohnen auch. Und auch die Prinzessbohnen waren am Start. War es dabei. War alles, was draufsteht, war dabei. Es war. Warum sehr was dabei, das nicht draufsteht? Gut. Leider nicht. Es gibt einen Schoko-Nikolaus in der Vergangenheit. Oh, okay. Ich war zweimal diese Woche und habe beides Mal einen Schoko-Nikolaus bekommen. So ein Lolli? Nee. Ein richtiger. Also ein Lolli hätte ich auch gerne. Okay, das war voll richtig der Schein, Alter. So ein Lolli. Nur, wenn man auf dieses Stielchen drauf beißt, ist eklig. Ja. Das ist eine eklige Konsistenz. Ja, das ist wie beim, beim Capri-Eis oder so. Der Stiel, ja. Der Stiel, wenn man da rankommt und es ableckt, dieses Holz. Unangenehm. Das stimmt, ja. Muss man aufpassen. Ja, das Rindergulasch ist, wäre, glaube ich, also das hätte mir bestimmt auch geschmeckt. Sie hat da diese kleinen Pilzle drin. Nee. Und ganz kleine. Nee, war ohne Pilze. Ich denke auch, dass das Rindergulasch tatsächlich. Ist auch nicht Ungarisch mit Pilzen. Mit Paprika. Nee. Paprika müsste da drin sein, eigentlich. Aber war auch nicht drin, oder? Nee, okay. Es war, glaub nicht. War viel los? Es war verhältnismäßig viel los, ja. Okay. Wir sind angestanden. Gutes Zeichen. Ja, das wird wieder hart. Also ich glaube, das Rindergulasch ist auf jeden Fall besser als das Sojagulasch vom Geschmack, aber Sojagulasch trotzdem noch eine gute Sache. Genau, dann das Nächste, was ich sagen kann, ist Freitag. Kabeljau mediterran. Hast du dir genommen? Habe ich genommen. Gönnt. Ich weiß, es gab da große Verwirrungen. Weil das glaube ich. Es hört sich ja irgendwie an. Es gibt beides. Es gibt beides, das wäre das ein Essen. Und es haben auch viele gedacht, inklusive mir. Ja. Auch oben an der Schlange, die hinter mir, waren alle verwirrt. Wie, ich kann das auswählen. Es gibt doch vegetarisch. Das ist dann dieses Schiffchen da. Das genau, das vegetarische Option ist quasi die Zucchini-Schiffchen mit Ratatouille-Füllung. I hate it. Ich hab gedacht, das wäre da dabei. War dann froh, dass es nicht dabei war. Ja. Das will ja keiner haben. Das will kein Mensch haben, ne. Und hab schön den Kabeljau genommen, der wirklich gut war. Obwohl man ihn irgendwie noch 10 Minuten nach Hause getragen hat, nicht zu trocken, nicht ausgetrocknet. Hat eine schöne Kruste gehabt, bisschen. War genau richtig scharf. So scharf, dass man noch irgendwie das Essen geschmeckt hat, aber eine gute Schärfe einfach. Zitronensoße ja, die kann man noch verbessern, sag ich mal. Das war die weiße Soße mit Zitrone, ein bisschen mehlig einfach. Oder mit was auch immer die abgebunden ist. Mondamin, ich weiß es nicht. dafür war der rote Beete-Couscous umso besser. Der war absolut nicht trocken. Und das Brokkoli-Gemüse, gut, das war ein bisschen verkocht, aber das kann ich nicht anders erwarten. Das klingt lecker. Ja, ja, das war wirklich noch ein Highlight. Aber woher kommt die Schärfe? Ich fahre nicht oft. Ich glaube von dem, ja, da steht mediterran, aber das war eine mediterrane Schärfe drin. Ich weiß auch nicht, wo die herkam. Die machen doch manchmal so eine Paste über den Fisch, ja, ne? Und braten den dann sozusagen da. Nein, das ist ja nicht mediterran. Aber manchmal ist ja so eine Paste, wo war das letztes Mal drauf? Auf der Hähnchenbrust. Ja, aber so eine, sowas ähnliches war da drauf. Die hat bei der Hähnchenbrust so ein bisschen die Blässe kaschiert. Aber sowas ist ein bisschen eingelegt einfach auch vielleicht. Okay. Genau, also es war echt, ich war sehr überrascht, wie lecker es war. Sehr, sehr gut. 5 von 5. Vielleicht, ich habe schon am Freitag gedacht, es könnte das letzte Mensa-Essen dieses Jahr sein. Ja, dafür dann schmeckt es besonders. Das war es direkt so ein Highlight. So wie das letzte Essen, das ist ein guter Abschluss, oder? Bevor man irgendwie seinen Gang zum Galgen angeht im Gefängnis. Ja. Oder? Das ist ja auch eine komische Sache, diese Galgen, diese Henkersmahlzeit heißt, oder? Ja, es gibt es in Deutschland auch. In Deutschland USA. Wird man ja die umgebracht. Ach, stimmt. Keine Gott sei Dank. Ja, in den USA. Aber stimmt, in den USA kann man. Ja, ich weiß nicht, ob das Realität ist oder ob das nicht ein Urban Myth ist. Das ist Realität. Ja, B. Ist auch das Letzte, woran man denkt, wenn man jetzt gleich umgebracht wird. Ich habe jetzt noch Hunger, ich esse jetzt was. Ja, du bist doch so voller Adrenalin. Ja, das ist pervers des Todes, auf jeden Fall. Aber und du hast doch keinen Bock jetzt. Jetzt hole ich mir noch hier das Schnitzel. Und ja, du hast doch keinen Hunger, Alter. Was ist deine Henkersmahlzeit? Nee. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist noch schwieriger als die Frage nach dem Lieblingsessen. Die finde ich schon schwierig. Ich meine, wenn dein Lieblingsessen nicht deine Henkersmahlzeit ist, das wäre ja komisch. Ah ja, okay. Ich habe da jetzt auch keine spontane Antwort drauf, weil ich das auch irgendwie total absurd finde, jetzt so. Ja. Mit irgendwas, was dich schon ins Koma schießt, damit du das dann... die Torpedos. Ja, dann die Kanonen. Die Kanonen, die Torpedos. Torpedos. Stimmt. Weißt, dann kriegst du das nicht mehr mit. Dann kriegst du nichts mehr mit, das stimmt. Das wäre eine gute Idee. Ja. Oder die Käsespätzle, aber zwei Blöcke. Zwei Blöcke Käsespätzle. Dann bist du auch direkt tot. Foodkoma und dann die Giftinjektion. Tschüss. Okay, muss man aufpassen, dass wir nicht geschmacklos abdriften hier. Aber ja, Henkersmahlzeit, interessantes. Ich glaube, ich würde mir Alkohol bestellen. Ja, einfach geht. Eine Flasche. Bourbon und adieu, mon Dieu. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da Hunger hat. Auch am Abend davor, du warst am nächsten Tag schon umgebracht. Da hast du keinen Hunger. Oder denkst nicht an Essen vielleicht. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es so Leute, die so richtig at peace sind. Mit dem ihren Frieden gemacht haben. Vielleicht einen Frieden gemacht. Esse ich noch einen Pfannkuchen. Und vielleicht gibt es sowas. Aber vielleicht ist das auch nur, wie man das manchmal in den Filmen so sieht. Wahrscheinlich. Wenn so seelenruhig dahingehen. Ich glaube nicht, dass es es gibt. Ja, es gibt wahrscheinlich mehr den anderen Case. Wenn es kurz davor ist, da kann man vorher so ruhig sein wie möglich und sagen, ach, vom Tod habe ich doch keine Angst. Also wenn es wirklich kurz davor ist, dann bist an dieser Stelle machen wir kurz ein politisches Statement, Pink Sauce. Pink Sauce ist das. Wir lehnen die Todesstrafe ab. Oder? Gut, ja. Sind wir da einstimmig? Ja. Ja, okay. Also das an dieser Stelle. So, das ist der Titel dieser Folge. Pink Sauce gegen die Todesstrafe. Okay. Ja? Okay. Aber Pink Sauce für... Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich für die Mensa-Öffnung morgen sein soll. Weil es ist jetzt schon natürlich irgendwie... Es ist auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Tatsächlich ein bisschen problematisch, jetzt morgen in die Mensa zu gehen. Was ist ja nach wie vor to go? Ja, aber ich sag mal, die Schlange ist schon. Ja, ein Restaurant ist lang. Auch noch offen. To go ist noch erlaubt prinzipiell, aber. Also ist ein Geschmäckle dabei. Es ist ein Geschmäckle sind dabei. Sind wir gerade so die Fallzahlen auch dementsprechend? Oder wie ist denn das? Ich meine, in Freiburg geht es ja einigermaßen. Da ist dieser Inzidenzwert jetzt nicht so krass hoch. Ist ja 117 oder sowas, habe ich letztens gesehen. Nicht bei 300 auf jeden Fall. Nee, also nicht so, dass es jetzt krank wäre, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, Entspannung. Ja. Wir werden sehen. Wobei ich sagen muss, ich war des Öfteren mal in der Mensa und meine Corona-App ist auf null gerade. Null Begegnungen. Das ist ein gutes Zeichen. Und es gab schon Zeiten, da war die mal auf 16 Begegnungen, wo ich auch oft in der Mensa war und in der UB und so. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon. Aber ich finde trotzdem, dass es, also es ist ein moralisches Dilemma, ob man jetzt morgen in die Mensa gehen kann. Vielleicht nicht um 12, wo jetzt irgendwie die Primetime ist. Ja, das will ich sowieso nicht machen. Halt, am besten wäre es halt... Weil ich faul bin und nicht gerne aufstehe. Wenn man geht, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie zwischen den Zeiten gehen, aber wenn das jeder macht, dann bringt es auch nicht viel. Dann gibt es keine Zeiten. Aber, ja, ich weiß nicht. Bevor wir uns jetzt hier mit fiktiven, moralischen Dilemmata beschäftigen, die vielleicht gar nicht eintreten, weil eh du zu ist. Weiß nicht, soll man jetzt den Wochenplan einfach kurz durchgehen oder hat es keinen Wert? Ja, warum nicht? Warum kurz nicht, und knapp, oder? Kurz und knapp. Ja. Also. Zack, zack, Montag. Dieses Gyros, das gab es schon vor zwei Wochen. Das gab es schon vor zwei Wochen montags, ja. Und das mit dem Eiber, hat das jemand gegessen? Ja, habe ich gegessen. Ah, stimmt, das hat es auch mal schon gegessen, ja. Es war ganz gut, aber wie gesagt, kein gutes Tupper-Essen, weil es wird vermischt. Matschig. Vermischt, okay, ja. Dann war das schon abgehakt. Und danach Kaugummi und nicht küssen. Ja gut, ja, die Maske, die man dann aufsetzen muss und atmet sich da selber ins Koma. Da sollte man keine FFP2 anhaben dann auf jeden Fall. Okay. Dann, das ist... Gyros nur ohne FFP2, ist es der Weg zum Montag. Okay, alles klar. Dienstag. Ich stelle es auch dann Folgen an. Hier, Dienstag, Klassiker-Alarm nochmal. Hoffentlich... Vielleicht geht es ja auch noch. Vielleicht macht die Mensa erst am Dienstag zu, weil das ist wie so ein Abschiedsessen eigentlich, die Bolo. Das war schon so einen bundesweiten Lockdown, wird dann nochmal, da schließt sich der Kreis quasi. Ja, genau. Das war das erste Essen und jetzt wird das auch das letzte Essen sein. Ja. Ich musste aber vorher schon dran denken, unser Kreis, oder vor allem jetzt, weil du letzte Woche Freitag warst, dein Kreis war eigentlich ganz gut. Ich meine, wo sie wieder aufgemacht hat. Ja, was hatten wir da gegessen? Dann haben wir Ding gegessen hier. Allererste Mal, da gab es das Bifteki. Bifteki und jetzt der Fisch. Und das letzte Essen vor dem Lockdown im Sommer war ja das Mango-Linsen-Curry, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, du warst echt zart. Da kann ich gar nicht mehr dran. Ich bin ja ein wandelndes Buch. Das gab es aber schon lange nicht mehr. Was Mango-Linsen-Curry. Das war auch ein gutes Tupper-Essen, das Mango-Linsen-Curry. Warum gibt es das eigentlich nicht? Gute Frage, vielleicht sind die Limettenblätter gerade irgendwie Lieferengpässe. Ah, okay. Da gibt es Lieferengpässe. Was für Blätter? Für die Limetten, die Kefir-Limettenblätter. Die kann man aber weglassen. Die gäbe das richtige Geschmäckle dazu. Ja, aber ja. Dann das Schöttbullar. Dann werden wir schon richtig spekulativ und sagen, am Mittwoch gibt es da die Schöttbullar oder Sojabäschchen mit Cranberry-Sauce und Bauernspätzle, Bundespfannengemüse. Ist zu meiden, würde ich sagen. Also für mich ist eine auch gewagte Kombi, da jetzt noch die Bauernspätzle dazu zu packen. Zu so einem... Ist doch immer, oder? Ist das immer mit Bauernspätzle? Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war doch derjenige, der das mal genommen hat, weil es für uns auch schon kritisiert wird. Das ist kein gutes Tupper-Essen, kann ich gleich gleich sagen. Das stimmt, man will diese Cranberry-Soße nicht überall haben. Genau, die will ich nicht überall haben. Das ist ja nicht so eine dickflüssige, wie man die jetzt vom Wildessen kennt, so marmeladenmäßig, sondern das ist eher so ein Brei. Okay. So ein Apfelmus war das ja immer. Echt? Ich fand, es ist immer so ein bisschen apfelmusig gewesen. Leicht. Von der Konsistenz. Ich hätte ja gesagt, leicht glibberig. Ja, auch. Aber das ist ja normal bei Cranberries. Ja. Es kann auch sein, dass es... Ich meine, aber es gibt... Ich habe viele Teller gesehen, oft in der Mensa, die das zurückgegeben haben. Also die Cranberry-Sauce war noch drauf. So. Weißt du, wenn da so Reste übrig sind, dann war da noch ein bisschen viel Cranberry-Sauce. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, weil ich sie nicht so mag. Ja, ich habe auch nur gerade in mich hineingelacht, weil ich merke, so ab Mittwoch geht es dann wirklich steil bergab auch. Ich glaube, die rechnen dann selber nicht mehr damit. Oder wollen auch die Zahlen zurückfahren dann. Weil sie die ganze Woche offen hätten, was sie ja wahrscheinlich gar nicht dürfen. Aber da locken sie dann wirklich nur hier Tipp Texas Pfanne am Freitag raus und hier den Block, den Käsespätzle-Block-Fan. Big Stomach People. Ja. Da sieht man ja schon, die wollen eigentlich, dass man kommt. Nee, nicht wirklich, ja. Aber es ist ja auch verantwortungsbewusst von dir. Ja, verantwortungsbewusst, so Abtörner essen, da ans Wochenende zu setzen. Aber interessant ist am Freitag, es gibt die Texas-Pfanne vegetarisch. Das hätte ich tatsächlich, finde ich auch interessant, das mal zu essen. Was sind die vegetarischen Hähnchenstreifen? Nee, vegetarisch oder mit Hähnchenstreifen. Genau, aber vegetarisch ist ja dann irgendein Pendant zu den Soja wahrscheinlich. Ja, aber Hähnchenstreifen klingt ja jetzt nicht so faserig und glibberfettig wie das andere, das stimmt, was es immer gab. Ich weiß ja nicht, was das war stimmt. Das eigentlich. Das war Schweine. Das war Schwein. So, es war so die McRib-Konsistenz. Ich meine, das können wir an die Archivabteilung. Schlimmer, würde ich sagen. Ja, gut. McRib. Weil McRib war ja schon. McRib ist auch gepresste Reste. Genau, aber das der geht ja eher so. Wenn es einmal durch den Wolf gejagt wurde. Halt. Und da ist halt ein Kilo Barbecue-Soße drauf geschmiert. Oh, es gab Zeiten, da habe ich den McRib extrem gefeiert. Schlechte Schlimmberger bei McDonalds, hätte ich gesagt. Schon eklig, das stimmt, aber. Es gab. Ich hatte mal so Zeiten. Ja. Naja. Abgründe. Ja. Das war die Zeit, als ich auch Typ Texas Pfanne war. Ah ja, okay. Ja. Was ist denn Tomatenreis, der da dabei ist? Das ist der typische, wenn es beim Griechen immer gibt. Ich liebe den. Reis, geil, gefärbt ist. Hier so Tomatensuko ein bisschen, ja, aber genau. ganz wenig. Wird dann immer so in so einer Kugel auf dem Teller drauf. Aber wenn es Tomatenreis hat, hat er immer eine runde Form. Immer. Ich hab so Bock, mal wieder zum Griechen zu gehen, dicke Fleischplatte. Oh ja. Artemis-Teller. Olympia-Teller. Mykonos-Platte. Ist schon geil. Herkules-Teller. Das macht man einmal im Jahr, danach denkt man nie wieder. Aber. Ja. Oh ja. Das mache ich. Das Erste, wenn die Restaurants aufmachen. Ja, okay. Zum Griechen. Geht's richtig fette Grieche. Ah, ja. Erstmal in Akropolis. Nee. Ich habe da einen anderen Grieche. Okay. Und jetzt viel Uso auch. Gibt es in Freiburg einen guten Griechen? Es wird immer gesagt, dass der da in der Kajo ganz gut sein soll. Echt? Ja. Aber da war. Da gingen doch immer Gerüchte um, dass er nicht so gut sein soll. Es gehen wahrscheinlich schon über jedes Restaurant so die Gerüchte rum. Müssen wir mal ausprobieren, würde ich sagen. Ne? Ich würde sagen. Ja, aber ich will dann in so einen, zu so einem Griechen, wo man dann auch im Sommer schon raussitzen kann. Das kann man halt bloß in der Heimat. Ja, stimmt. Wir haben auch so einen Heimatgriechen, der einfach brutal geil ist. Ja. Der ist top. Also unter 10 Euro das Hauptgericht. Vielleicht verkläre ich den auch, weil es einfach so eine Jugenderinnerung ist, aber ach, da will ich so gerne mal wieder hin. Naja. Kannst du also, mal wieder machen. Bald. Hoffentlich. Das kann man sich ja vielleicht auch zu Weihnachten wünschen und dann, sobald es wieder möglich direkt ist. Impfstoff reinballern. Und bloß nach Silvester. Vielleicht Impfstoff auch in die Fleisch. Mal weniger. Okay. Ja. Ja, das war, ich glaube, das war der schnellste Wochendurchlauf des Podcasts. Das kann sein, ja. Aber weil wir halt auch schon jetzt geschult darin sind, eben enttäuscht werden. Wenn wir hier anfangen, groß die nächste Woche zu besprechen, dann wird uns böse reingegrätscht. Das stimmt, ja, da muss man gewappnet sein für solche Fälle. Blutgrätsche. Aber ist gut, ich meine, wir haben da auf jeden Fall in der Hinsicht viel dazugelernt, dass wir dann mit so Situationen jetzt besser umgehen können oder uns schon besser darauf vorbereiten. Wir erwarten einfach nicht mehr so viel vom Leben. Ist aber gut, wenn man die Erwartung unten hat, dann kann man nur Folge 23, da habe ich das schon mal gesagt. Henkersmahlzeit und depressive Stimmung. Ja, gut. Ich glaub, vielleicht sollten wir die Folge Henkersmahlzeit nennen, weil das ist ja quasi die vorletzte Folge, dann ist der Podcast tot. Ich glaube, die Folge heißt Henkers. Aber er ist ja nicht ganz tot. Nicht ganz tot? Nein, man kann uns ja immer noch hören. In unserem Herzen lebt er weiter. Und wir suchen auch nach wie vor Nachfolgerinnen und Nachfolger. Ja, wir wollen uns ja nicht selber die Tür zumachen und sagen, vielleicht gibt es ja in 20 Jahren mal einen Reboot. Ein Reboot? Ja. Ja. Geiles Projekt, ja. Ja. So eine Folge. Man trifft sich nochmal in 20 Jahren in Freiburg, geht einmal in die Mensa zum Essen und dann nimmt man eine Wahlfolge. Aber dann wird es wahrscheinlich so Astronautenessen geben oder so. Ah, genau. Direkt, wo man sich so reindrückt, zu flüssigen Nahrung. Oder einfach Pillen. Ja. Pillen auf dem Tablett. Ja, aber das ist die optimale Lösung, um Foodkoma vorzubeugen. Trotzdem hast du. Vielleicht gibt es auch eine Foodkoma-Pille, wenn man das